Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Niels Bierbaumer ist einer der bekanntesten Neurowissenschaftler Deutschlands. Einer seiner Forschungsschwerpunkte, Bierbaumer, beschäftigt sich mit Menschen, die vollständig gelähmt sind, die unter dem sogenannten Locked-In-Syndrom leiden, die also im eigenen Körper eingeschlossen sind. Also Stephen Hawking zum Beispiel, der hatte das. Der hatte ja ALS und der konnte am Ende nur noch mit Augenzwinkern kommunizieren. Der nächste Schritt abwärts bei diesen Patienten ist das Completely-Locked-In-Syndrom. Da geht dann nicht mal mehr Augenzwinkern. Wie können sich solche Menschen vielleicht trotzdem der Außenwelt mitteilen? Das ist die große Frage, die den 74-jährigen Wissenschaftler seit Jahren beschäftigt. Dafür hat er vor 2 Jahren so eine Art Haube vorgestellt, die misst Hirnströme. Wenn die Patienten ja denken, dann sehen die anders aus als bei nein. Damals war die Sensation perfekt. Bierbaumer kann Gedanken lesen, so lauteten die Überschriften. Es gibt jetzt aber Zweifel an dieser Methode. Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth hat sich für uns mit dem Fall beschäftigt. Volkart, fangen wir mal von vorne an. Wie soll denn die Methode von Bierbaumer, die jetzt kritisiert wird, angeblich funktionieren? Also die Logik dahinter, die ist eigentlich ganz simpel. Die Umsetzung ist das Schwierige. Technisch hat er ein System von Nahinfrarotspektroskopie-Sensoren benutzt. Das hört sich kompliziert an. Es geht um Infrarotlicht. Das kann durch den Schädel durchdringen. Und damit kann man dann Blutfluss und Sauerstoff im Gehalt des Gehirns messen. Und Niels Bierbaumer, du hast es ja schon gesagt, hat so eine Kappe konstruiert mit 20 dieser Sensoren. Die hat er den Patienten aufgesetzt. Und dann hat er erstmal ganz viele Fragen gestellt, wo man die Antwort kennt. Liegt Hamburg an der Elbe oder sitzt du im Moment im Porsche? Und weil man die Antworten kennt, konnte man dann ein Computerprogramm auf diese ganzen vielen Daten aus dem Gehirn draufsetzen. Und das hat dann im Grunde gelernt, wie bei diesem konkreten Patienten das Nahinfrarotmuster für Ja oder Nein aussieht. Das ist nicht perfekt. Aber Niels Bierbaumer hat dann in der Arbeit vom Jahr 2017 geschrieben, dass bei den 4 untersuchten ALS-Patienten das System zu über 70% richtig lag. Und damit war es bereit für den nächsten Schritt. Da wurden nämlich Fragen gestellt, wo man die Antwort eben nicht kannte, die aber wichtig sind. Also, hast du Schmerzen? Willst du gerne Besuch haben? Und wenn man das dann mehrmals fragt und die Antworten immer in dieselbe Richtung zeigen, dann ist das plausibel. Und das ist dann natürlich, wenn das wirklich stimmt, für die Patienten und ihre Familien ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Aktuell gibt es ja aber Zweifel an diesem vermeintlichen Durchbruch. Wo setzt denn die Kritik an? Ja, es sind 2 Punkte. Beim ersten, da geht es um die statistischen Analyseverfahren. Klar ist, solche Signale aus dem Gehirn, die sind sehr variabel. Man denkt ja nicht einfach ja oder nein, da laufen parallel 1000 andere Dinge ab. Es ist auch nicht immer klar, ob diese Patienten in den langen Sitzungen immer aufmerksam waren. Entsprechend schwer ist es, aus diesen verrauschten Signalen klare Antworten zu bekommen. Und der Informatiker Martin Spüler, der ist auch in Tübingen aktiv, der hat die Daten mit seinem eigenen Programm analysiert und nachgerechnet und sagt, da gibt es doch überhaupt keinen klaren Unterschied zwischen Ja und Nein. Im Grunde ist diese ganze Methode eine sehr teure Art und Weise, eine Münze zu werfen. Das ist 50-50 im Grunde Zufall. Martin Spüler hat da noch ein zweites Problem entdeckt. Er sagt, Niels Bierbaumer hat nicht nur dieses Nahinfrarot eingesetzt, sondern parallel auch EEG, also Hirnströme, gemessen. Und die waren bei den Patienten sehr verlangsamt. Das deutet darauf hin, dass die vielleicht gar nicht so komplett bei Bewusstsein sind. Nun muss man sagen, Martin Spüler, der ist kein Experte für Bewusstsein, aber was diese mathematischen Hinweise betrifft, die Statistik, da muss man ihn schon ernst nehmen. Nun ist ja Niels Bierbaumer einer der renommiertesten Wissenschaftler in diesem Bereich. Der hat echt viel geleistet. Welche Auswirkungen hätte es denn auf das ganze Forschungsgebiet, falls sich die Ergebnisse nicht halten lassen? Also erstmal muss man sagen, es geht hier wirklich nur um diese eine Arbeit. Niels Bierbaumer ist ein sehr erfolgreicher Forscher aus ganz unterschiedlichen Gebieten der Hirnforschung. Er hat den Leibniz-Preis erhalten, wohl die wichtigste Auszeichnung für Forscher in Deutschland. Also das steht überhaupt nicht zur Debatte. Er hat auch bei den ALS-Patienten schon einen großen Durchbruch geschafft. Bei Personen, die nicht ganz so eingeschränkt sind, konnte er mit einem etwas anderen System, das aufs EEG setzt, tatsächlich eine Kommunikation etablieren. Das ist 1999 in Nature veröffentlicht worden. Das greift niemand an. Ein wichtiges Ergebnis damals, auch solche Patienten, sehr eingeschränkt, haben trotzdem ein erfülltes Leben oft. Also das war damals sehr überraschend. Dass diese alten Methoden haben jetzt bei diesen komplett eingeschlossenen Patienten nicht gewirkt. Deshalb dieses neue System. Dieser Artikel ist dann schon in PLOS Biology erschienen. Das ist eine gute Zeitschrift, aber eben nicht vom Niveau von Nature. Vielleicht hatte Niels Bierbaumer da selbst schon ein bisschen Zweifel. Also wirklich, es geht nur um diese eine Arbeit. Und dass das im Prinzip möglich sein könnte, das bezweifelt eigentlich auch niemand. Das ist ja jetzt schon fast 2 Jahre her, ne? Die ursprüngliche Veröffentlichung. Ist das nicht ein bisschen spät? Also warum hören wir denn erst jetzt von dieser Kritik an der Studie? Ja, Kritik ist immer schwierig. Also Martin Spühler hatte Zweifel, ist damit zuerst zur Gruppe von Niels Birbaumer gegangen, hat mit denen diskutiert, das ist ja auch der richtige Weg, aber die haben ihm im Grunde nicht zugehört. Dann ist er als nächstes zur Universität Tübingen, die wollte auch nicht reagieren. Zunächst Niels Birbaumer ist ein Aushängeschild, also ich habe vor 35 Jahren in Tübingen studiert, da war der schon eine große Nummer, den greift man nicht so einfach an. Also da waren die sehr zögerlich und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass ältere Forscher dann so ein Lieblingsthema haben, dass sie vielleicht auch ein bisschen über die Daten hinaus weiterverfolgen. Das versucht man dann nicht an die große Glocke zu hängen. Also das hat man erstmal nicht aufgegriffen. Dann hat Martin Spühler seine Kritik an PLOS Biology geschickt. Die haben auch erst nicht reagiert. Jetzt haben sie es dann doch veröffentlicht. Jetzt hat auch die Universität Tübingen im Januar eine Untersuchung angestoßen. Auch die Deutsche Forschungsgesellschaft denkt darüber nach. Also ich habe den Eindruck, nach langer Zeit, das ist sicher durch das Renommee von Birbaumer verzögert worden, aber jetzt greifen doch die Mechanismen der Wissenschaft, auf die wir auch setzen sollten. Und das Ganze ist vielleicht verzögert worden, aber es ist nicht wirklich ein grundsätzlicher Kritikpunkt am System Wissenschaft. Das hat lange gedauert, aber jetzt wird vernünftig hingeschaut und das ist wirklich wichtig, dass wir diese Antworten dann auch bekommen für die Patienten und ihre Familien. Niels Birbaumer gilt als einer der Neurowissenschaftler in Deutschland. Nur leider scheinen die grundlegenden Daten für zumindest einer seiner wissenschaftlichen Würfe nicht ganz so zu stimmen. Den Hintergrund hat uns Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth erklärt. Vielen Dank dafür. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.